1. Jede Hoffnung, in zu bezwingen, oi sich als trügerisch, die bereit sein blosse Anblick ausreicht, im Jemanden zu boden zu werfen. 2. Niemand ist so wagemutig, in heror zu fordern, wer konnte es also wagen, mehr gegenüber zutreten und widerstand zu leisten. 3. Wer hat mir jemals etwas gegeben, das ich im zu ruxallen must, die doch als unter dem gesamten Himmel mein Rech messages eigentum ist. For ich mochte nicht verschweigen, why sein Glieder beschaffen sind, noch will ich sein enorm Kraft und die Ebenmassigkeit seines Körperbaus unerwarnt lassen. 5. Wer ist in der Lage, sein Ossihal absuligen, oder wer konnte es wagen, zwischen sein Doppelten Zahnrehen verzudringen? 6. Wer hat jemals die Tor seines Rechens Jeffnet, in dessen in ihrem die Zahn ringsam puren Schrecken bebreiten? 7. Sein Stolz sind die Rehen seiner Schuppen, die so fest ymit einem Siegel verschlossen und miteinander verbunden sind. 8. Ein Schabschließ so dichten die anderen, das nicht einmal ein Lufthort zwischen sie dringen kann. 9. Sie hafen so fest aneinander und sind so untrennbar miteinander verbunden, das sie ein undurchdringliche Einheit bilden. 10. Wenn neist, erstrahlt helles Licht, und sein Organ lugten so intensiv wie der erste Simmer der Morgenrot. 11. Aus seinem Weg Jeffneten Rechen schießen brennen Fackeln herwehe, und Führig funken Spruhen in all Richtungen. 12. Aus seinen Nusten steht Dampf auf, vergleichbar mit einem siedenden Topf, unter dem ein Feuer Aus Schilf brennt. 13. Sein Atem ist so heiß, das Glühen Kollen entzünden kann, warend Flammen direkt aus seinem Maul herverbrecken. 14. In seinem Nacken wohnt ein gewolltig Stork, und wohin auch kommt, verbreitet sich vor ihm Angst und Verzweiflung. 15. Die Fleischigten seines Körpers sind fest miteinander verbunden, sie werken wie angegossen und bleiben wollig unbeweglich. 16. Sein Herz ist so hart wie massiver Stein, vergleichbar mit der Festigkeit eines unteren Mühlsteins, der großem Druck standhält. 17. Wenn sich erhebt, erschrecken selts die Tapfersten und Geriten vor lauter Entsetzen involig verwirring. 18. Selbst wenn man in mit dem Schwert angreift, zeit dies kein Wirkung, weder lands noch file oder Panzer konnen ihm etwas anheben. 19. A betrachtet Eisen Ladiglich als Stroh und behandelt Bronze so gering schatzig wie Morsch gewordens Holz. 20. Kein Pfeil kann ihn in die Flutsch schlagen, und Stein die aus einer Schluder auf in geworfen wer denn, prahlen wie Strohhammen im AB. 21. Kühlen erscheinen im so harmlos wie Trockin Stroh, und spottet über das Drohensors und einer heranahenden Lands. 22. Und seine Unterseit befinden sich scharf Schuppen wie Tunscherben, die im Schlamm ein Spur hinterlassen, als wäre ein Dreschwagen darüber gefahren. 23. Er bringt die Tief des Meers zum Sieden wie einen Kochtopf und las das Wasser wie einen Kessel voll kochender Salbe aufschaumen. 24. Hinter ihm lugtet ein Glanz und Spur im Wasser auf, so dass man die aufgewollt flat für Silberweißes Haar halten konnte. 25. Es gibt auf der Ganzen der kein Geschopf, das im ebenbürtig wäre. Denn Word so erschaffen, dass niemals furcht im findet. 26. Blickt auf als Herbin Herabund hecht als unangefochtener König über als Stolzen und Magtigen Wiesen.